Turn to the book of Nehemiah one more time. Noch einmal zum Buch Nehemia. And we're in the last chapter, chapter 13. Wir sind im Kapitel 13. It's a lot in chapter 13, so we might be here for a few weeks. Also da gibt es sehr viel zu besprechen im Kapitel 13. Vielleicht bleiben wir für ein paar Wochen dort. So let's pray. Lass uns beten. Father in heaven, thank you tonight that we can be here. Vater, danke, dass wir heute Abend hier sein thank dürfen. Thank you for your word. Danke für dein Wort. And thank you for our church family. Danke für die Gemeindefamilie. And the family across this country. Und auch die Familie im ganzen Land. We pray, Lord, for many souls to be saved in the year 2006. Vater, wir bitten darum, dass viele Seelen errettet werden im Jahr 2006. As never before, we pray. So viel wie nie zuvor, darum bitten wir. Around the world. In der ganzen Welt. Here in Austria. Auch hier in Österreich. And in our church. Und in unserer Gemeinde. Bless these words in segne diese Worte in your name. In deinem Namen. Amen. Amen. Okay, today we have the Lord's Supper. Heute Abend haben wir Abendmahl. So I'm gonna try to be a little quick tonight with also this. Also möchte ich das ein bisschen schneller machen. We're in Nehemiah 13, in verse Nehemiah 13. 1. On that day they read aloud from the book of Moses in the hearing of the people. An jedem Tag wurde aus dem Buch von Mose vor den Ohren des Volkes gelesen. And there was found written in it that no Ammonite or Moabite should ever enter the assembly of God. Man fand darin geschrieben, dass kein Ammoniter und Moabiter in die Versammlung Gottes kommen sollte. Because they did not meet the sons of Israel with bread and water. Denn sie waren den Söhnen Israel nicht mit Brot und mit Wasser entgegengekommen. But hired Balaam against them to curse them. Und hatten Bileam gegen sie gedungen, sie zu verfluchen. However, our God turned the curse into a blessing. Aber unser Gott hat den Fluch in Segen verwandelt. And that's our message tonight. Das ist unsere Botschaft heute Abend. When God turns the curse into a blessing. Wenn Gott den Fluch in Segen umkehrt. Let's turn to Numbers chapter 22 and pick up the story of Balaam. Schlagen wir hin zum dritten Buch Mose 32. Now, if you look up Balaam in the New Testament, wenn man im Neuen Testament über Bileam nachschlägt, like in 2 Peter 2:15, wie zum Beispiel in 2. Petrus 2:15, has nothing good to say about him. Da gibt es nichts Gutes über ihn zu sagen. It talks about leaving the right way and following the way of Balaam. Da spricht es davon, dass man den richtigen Weg verlässt und den Weg Bileams folgt. And the way of Balaam is personal gain in the name of religion. Und der Weg Bileams ist ein persönlicher Gewinn, der da erzielt wird im Namen der Religion. Personal gain in the name of Christ. Persönlicher Gewinn im Namen Christi. This we find in Philippians 3:18. Philipper 3:18. Where Paul says, I tell you before, I tell you, these people are enemies of the cross. Und er sagt, ich sage euch das im Vorhinein, das sind Feinde des Kreuzes. Their God is their belly. Der Gott ist ihr Bauch. Right, they serve themselves. Die dienen nur sich selbst. And Balaam is a picture of greed. Und Bileam ist ein Beispiel für Gier. Now when we read the story here, wenn wir diese Geschichte lesen hier, it doesn't seem to be any greed there. Da scheint da keine Gier dabei zu sein. Actually, he appears to be quite spiritual in the story. Er scheint sehr geistig zu sein in dieser Geschichte. Depends how you read it. Kommt drauf an, wie man's liest. And if we read the story in light of the message from Nehemiah 11, und wenn man die Geschichte liest im Lichte der Botschaft von Nehemia 11, yeah, you see it a lot differently. Dann kann man es aber ganz anders sehen. Where we talked about how Nehemiah was drawing lots to see who should live in Jerusalem. Wir haben darüber gesprochen, wie Nehemia da also Halme zog, wo es darum ging, wer in Jerusalem leben sollte. And how the Israelites saw this very natural thing as a very spiritual thing. Und wie die Israeliten diese scheinbar natürliche Sache so sehr geistlich gesehen haben. And how we need to trust the providence of God. Und wir müssen der Vorsehung Gottes vertrauen. But not as the first point. Aber nicht als der erste Punkt in dem in Prozess, determining the will of God. In dem Prozess, wo es darum geht, den Willen Gottes zu bestimmen. And we'll come back to this in a moment. Und wir kommen da zurück in einem Moment. But you look at chapter 22. also vierte Buch Mose, Kapitel 22. And Israel was near Moab, the plains of Moab. Israel befand sich in der Nähe der Ebenen von Moab. Balak, the king of the Moabites, und Balak, der König der Moabiter, was afraid. He said, there's so many of them. Der hatte Angst vor ihnen. Er sagt, das sind so viele. In verse 4, they're going to lick us up like an ox licks up grass. Da sagt er in Vers 4, die werden uns fressen, wie das Rind das Grüne des Feldes abfrisst. So the king said, look, there's a prophet named Balaam. Und der König sagt, also der Balak, da gibt es einen Propheten namens Bileam. Whoever he blesses is blessed, and whoever he curses is cursed. Wer gesegnet wird von ihm, der ist gesegnet, und wer geflucht wird, so der ist verflucht. Go to him and tell him, also geht zu ihm hin und sagt ihm, that we'll pay him to curse Israel. Wir werden ihn zahlen dafür, dass er Israel verflucht. So they come to see Balaam. Und so gehen sie hin, um Bileam zu treffen. And let's pick it up in verse 7. Und das finden wir in Vers 7. And see if you can sense, und schaut einmal, ob ihr das spüren könnt, where the error is here. Wo da der Irrtum liegt. Because we can do the same thing. Denn wir können ja genauso handeln wie Bileam. So the elders of Moab and the elders of Midian departed with the fees for divination in their hand, and they came to Balaam and repeated Balak's words to him. Und die Ältesten von Moab und die Ältesten von Midian zogen hin mit dem Wahrsagerlohn in ihrer Hand. Und sie kamen zu Bileam und sagten ihm die Worte Balaks. And he, Balaam, said to them, und er sagte zu ihnen, spend the night here, übernachtet hier diese Nacht, and I will bring word back to you as the Lord may speak to me. Und ich werde euch Antwort bringen, wie der Herr zu mir reden wird. What is so unspiritual about that? Was ist daran so ungeistlich? Sounds very spiritual to me. Klingt doch sehr geistlich. And the leaders of Moab stayed with Balaam. Und die Obersten von Moab blieben bei Bileam. Then God came to Balaam and said, who are these men with you? Und Gott kam zu Bileam und sprach, wer sind diese Männer bei dir? Balaam said to God, Balak, the son of Zippor, blah, blah, blah, sent these men, asked me to curse Israel. Und Bileam sagte zu Gott, Balak, der Sohn Zippors, der König und so weiter, hat sie mir gesandt. Vers 12. God said to Balaam, do not go with them, you shall not curse the people, for they are blessed. Gott sprach zu Bileam, du sollst nicht mit ihnen gehen, du sollst das Volk nicht verfluchen, denn es ist gesegnet. So Balaam sent the messengers back. Bileam sendet die Botschafter zurück. In verse 15, Balak sends very prestigious messengers back to Balaam. So sendet der Balak also sehr hoch angesehene Leute zu ihm. Verse 16, he says, let nothing, I beg you, hinder from coming to me. Lass dich doch nicht abhalten, zu mir zu kommen. Verse 17, for I will indeed honor you. 17, denn ich werde dich sehr ehren. Richly. And I will do whatever you say to me. Und alles, was du mir sagen wirst, please come. So komm doch. Curse this people for me. Verfluche mir doch dieses Volk. Balaam replied to the servants of Balak. Und Bileam antwortete und sagte zu den Knechten Balaks. Now watch how spiritual this sounds. Schaut mal, wie geistlich das klingt. Though Balak were to give me his house full of silver and gold, wenn Balak mir sein Haus voller Silber und Gold gäbe, and a few extra chariots of gold outside, chariots of gold with some nice horses, I would never take it. Und auf Pferde, oh, ich würde ihn nie nehmen. I could not do anything, either small or great, contrary to the commandment of my God. Ich kann auch nichts Kleines oder auch Großes tun und das Gebot meines Gottes übertreten. Sounds so spiritual. Das klingt sehr geistlich. But actually, he's putting thoughts in the king's mind. Aber eigentlich legte damit Samen oder Gedanken in das Herz des Königs. Oh, great king, I could never disobey God. Oh, großartiger König, ich könnte doch nie Gott ungehorsam sein. Not even with a house full of silver and gold. Selbst mit einem Haus voll Silber und Gold. Next to a pizzeria. Neben einer Pizzeria. Not even if you gave me 20 servants. Nicht einmal mehr, wenn du mir 20 Diener gäbst. And property on a riverfront. Und einen Grund so schön an dem Fluss. I could never disobey God. Oh, ich könnte doch nie Gott ungehorsam sein. Especially if you threw, you know, even if you threw a chariot in there with 6 horses, I still wouldn't disobey God. Wenn ich ein Sechs gespannt wäre, ich kann doch Gott nicht ungehorsam sein. It sounds so spiritual, but it's so evil. Es klingt so geistig, aber es ist so böse. Verse 19, now please, You also stay here tonight. Und nun bleibt doch auch ihr hier diese Nacht. And I will find out what else God will speak to me. Und ich werde erkennen, was der Herr weiter mit mir reden wird. God came to Balaam at night and said, da kam Gott nachts zu Bileam und sprach if, ihm, if wenn the men have come to call you, wenn die Männer gekommen sind, rise up and go with them. Um dich zu rufen, mache dich auf, geh mit ihnen. Now back to our progression of finding God's will. Gehen wir zurück zu dieser Schrittfolge, Gottes Willen zu finden. Let's read one more verse. So Balaam rose in the morning and saddled his donkey and went with the leaders of Moab. Und Bileam machte sich am Morgen auf und sattelte seine Eselin und ging mit den Obersten von Moab. But God was angry because he was going. Da entbrannte der Zorn Gottes, dass er ging. What happened here? Was geschah da? Look at the progression and you'll see how Balaam, what's the word? He inverts the progression. Schaut einmal die einzelnen Schritte an, diesen Vorgang, und wie Bileam genau die Schritte verdreht, die Reihenfolge. When these guys came, als diese Leute kamen and asked the question, would you curse Israel? Und diese Frage stellten, oh, würdest du vielleicht Israel verfluchen? And he says, well, spend the night with me and I'll pray to God. Oh, bleib doch ein bisschen bei mir die Nacht und ich werde zu Gott beten. There was the sin. Da war die Sünde. Why do you have to pray about something that is very clear in God's word? Warum musst du etwas beten, was doch in Gottes Wort sehr klar geschrieben ist? It says in Proverbs 28:9. In Sprüche 28:9. If I turn my ear from hearing the word, wenn ich mein Ohr davon abwende, Gottes Wort zu hören, even my prayer is an abomination to God. Dann ist selbst mein Gebet vor Gott ein Greuel. Now going back to Nehemiah 13, they were listening to the word. Gehen wir zurück zu Jeremiah 13. Sie haben dort Gottes Wort gehört. They were obeying the word. Und sie gehorchten Gottes Wort. And God turns the a curse into a blessing. Und Gott verkehrt einen Fluch in einen Segen. In light of our relationship to his word. Aber im Lichte unserer Beziehung zu seinem Wort. We're going to come back to that in a minute. Und wir kommen da drauf zurück. Now back to this progression. Gehen wir weiter mal zu dieser Reihenfolge. Number one, to know God's will, what does he say in his word? Punkt eins, um Gottes Willen zu erkennen, was sagt er in seinem Wort? What is written? Was steht geschrieben? Number two, if Punkt it's zwei. Not clear, then go to for spiritual counsel. Wenn es nicht klar ist, dann geh und hol dir geistigen Rat. Proverbs 11:14. In a multitude of counselors, there's safety. Sprüche 11:14. In der Vielzahl der Ratgeber findet sich Weisheit. Find a spiritual person and get some counsel. Finde eine geistliche Person und hole dir diesen Rat. Number three. Punkt drei. Pray for God's peace to guide you. Colossians 3:15. Erbitte Gottes Frieden, auf dass er dich leiten möge. Number four, Punkt vier, ask God to show you clearly through providence. Lass dir von Gott ganz klar durch Vorsehung zeigen. And it has to be in that order. Und das muss in dieser Ordnung geschehen. There's no sense praying about whether I should commit adultery. Da gibt es überhaupt keine Möglichkeit, dass ich über den Ehebruch da bete. Well, you know, I hope my wife doesn't find out about this. Oh, ich hoffe, meine Frau findet das nicht heraus. Well, let's pray. Oh, lass uns beten. Let's pray. Lass uns beten. You know what? I'll ask God what God thinks. Ich werde Gott bitten, was er darüber denkt. You know, I would like to marry you, but I'm married. Oh, ich würde dich gerne heiraten, aber naja, ich bin verheiratet. Well, what can we do? Was können wir jetzt tun? Let's ask God. Oh, wir können Gott fragen. This is blasphemy to God. Das ist Blasphemie this vor Gott. Is an abomination to God. Ein Greuel vor Gott. That we would pray for something that he has already stated. Dass wir um etwas beten, was er schon in seinem Wort festgesetzt that hat. That is wrong. Und zwar so, dass and, es doch falsch and ist. And this is what Balaam did. Und das tat Bileam. And as we read the text, he looks quite spiritual. Und wenn wir den Text lesen, er schaut da sehr geistlich aus. But knowing from the New Testament that he is very ungodly. Aber wenn wir ins Neue Testament hineinschauen, wissen wir, dass er total gottlos ist. He led the nation into idolatry. Er hat die Nation in Götzendienst verführt. And in chapter 31, I believe it's verse 6, they even executed him. Und im Kapitel 31, Vers 6, da haben sie dann umgebracht. They killed the prophet because he was so ungodly. Sie haben den Propheten hingerichtet, weil er so gottlos war. So here he says in verse 8, spend the night. In Vers 8 sagt er, oh, bleib doch die Nacht. That's like, you know, we get these thoughts of unforgiveness and gossip and all these jealousy and all these thoughts. Da sind diese Gedanken, nicht zu vergeben, Gedanken der Eifersucht und all diese Dinge. Bitterness or whatever. Bitterkeit und all diese Dinge. And we say, you know what, spend the night. Und wir sagen, oh, bleib doch, übernachte doch bei mir. We have these thoughts as we go to bed and we say, spend the night. Wir haben diese Gedanken während der Nacht. Oder wir uns wieder zu Bett gehen und sagen, oh, I just have to pray right now, but I'll be right back. Just spend the night. Muss eben mal beten, bin gleich wieder da. Übernachte doch mit mir. He should never have invited them in. Er hätte sie nie einladen sollen. He should have said immediately, listen to me. What are you asking me? Er hätte sofort sagen sollen, hört mir zu, was fragt ihr mich überhaupt? God told Abraham and Jacob. Gott hat Abraham und Jakob whoever gesagt. Whoever blesses you, I will bless. Whoever curses you, I will curse. Wer auch immer euch segnet, den werde ich segnen. Wer auch immer euch flucht, den werde ich verfluchen. Get out of here and never come back. Weg und komm nicht wieder her. But the fact that he entertained them, aber die Tatsache, dass er sie sogar unterhielt, revealed his heart, his greed. Zeigte sein Herz und seine Gier. Now, if we go through the story, it gets quite funny, actually. Wenn wir da durch die Geschichte weitergehen, dann wird es also ziemlich interessant. And verse 20, you know, it says here, God said, if the men come to call you. In Vers 20 heißt, wenn die Männer gekommen sind, dich zu rufen. Which is the providence of God. Was die Vorsehung Gottes ist. Probably those men did not come to call him in the morning. Und sehr wahrscheinlich sind diese Männer gar nicht gekommen, ihn am Morgen zu rufen. But Balaam already went to get them. Aber Bileam war schon auf dem Weg, sie zu holen. This is how he was. So war er. This is why God is so angry. Und deswegen ist Gott so zornig auf Bileam. Balaam, if the guys come in the morning to get you, also Bileam, wenn die jetzt morgens kommen, dich zu holen, then go with them, but don't speak anything I don't tell you. Und dann geh mit ihnen, aber sag nichts, was ich dir nicht gesagt habe. Probably those men would never have come because God had ordained it. Denn diese Männer wären wahrscheinlich nie gekommen, weil Gott es so gerichtet hätte. To get him in the morning. Dass sie da gar nicht am Morgen gekommen but wären. But Balaam gets right up and he just goes looking for the men. Aber Bileam macht direkt am Morgen auf und sucht sie. So we look at the rest of the story. In verse 22, God was angry because he was going, and the angel of the Lord took his stand in the way as an adversary against him. Da entbrannte der Zorn Gottes, dass ging, und der Engel des Herrn stellte sich in den Weg, ihm entgegenzutreten. Now just paraphrase now. Jetzt tue ich das umschreiben. The donkey sees the angel of the Lord with his sword out. Die Eselin sieht den Engel des Herrn, der das Schwert erhoben hat. But Balaam can't see him. Aber Bileam kann ihn nicht sehen. So the donkey seeing this like mighty angel. Der Esel sieht da diesen mächtigen Engel. And probably the look on this angel's face like Und das Gesicht des Engels. Also ehrfurcht gebieten. And the donkey just goes und and goes Esel off the way. Er flüchtet weg vom Weg. And you know, Balaam's trying to pull him on the path and he just goes into the field. Und Bileam versucht ihn zurückzuziehen auf den Weg, aber der Esel geht in das Feld. So Balaam tries to go through this path between these walls. Also versucht Bileam irgendwo da diesen Pfad doch zu nehmen, der da the, zwischen diesen beiden the Mauern the donkey's liegt. Coming along and all of a sudden the angel steps out. Da geht der Esel entlang und plötzlich tritt ihm aber der Engel entgegen. The donkey stops, doesn't know where to go. Der Esel stoppt, er weiß nicht, wo er hingehen soll. Smashes into the wall and hurts on Balaam's leg. Er lehnt sich gegen die Mauer und verletzt dabei das das Bein von Bileam. Balaam smacks the angel smacks the donkey the second time. Bileam schlägt zum zweiten Mal den Esel. Tries to go down another path. Versucht einen anderen Weg zu nehmen. The angel shows up again. Der Engel zeigt sich wieder. The donkey? The angel. The angel, right? Der Engel zeigt sich wieder. And the only thing the donkey could do is just, he just said, I'm done. He just sat down. Das Einzige, was der Esel tun konnte, war, okay, jetzt ist Schluss. Ich knie mich einfach nieder. He just laid right down. Er hat sich einfach niedergelegt. And so Balaam hits him again. Bileam schlägt ihn wieder. And then the angel of the Lord opens the eyes of Balaam and not the eyes of Balaam yet. The donkey, what's the, wait. The eyes of Balaam. I forgot the story. What happens now? Balaam says to the donkey, the donkey, the Lord opened the mouth of the donkey. Here it is. 28, da öffnete der Herr den Mund der Eselin. Right. He doesn't see the. All right, here it is. He opens the mouth of the donkey, and the donkey speaks to him. Und die Eselin spricht zum Bileam. He says, "What have I done to you that you struck me these three times?" Was habe ich dir getan, dass du mich schon dreimal geschlagen hast? 29. Then Balaam says to the donkey. Bileam sagt zu der Eselin. Because you made a mockery out of me. Weil du Spott mit mir getrieben hast. If there had been a sword in my hand, I would have killed you. Hätte ich doch ein Schwert in meiner Hand, gewiss hätte ich dich jetzt erschlagen. Verse 31. 31. Then the Lord opened the eyes of Balaam, and he saw the angel of the Lord. Da enthüllte der Herr die Augen Bileams, und er sah den Engel des Herrn. Standing in the way with his sword drawn. Mit seinem gezückten Schwert in seiner Hand auf dem Weg. God wants to turn curses into blessings. Gott möchte Flüche in Segnungen verkehren. And blessings into curses. Aber auch Flüche in, also Segnungen in Flüche. And it all has to do with our relationship to His Word. Aber das hat alles nur mit unserer Beziehung zum Wort zu tun. Oftentimes we are in situations where God is about to reverse the situation. Oftmals befinden wir uns in einer Situation, wo Gott gerade dabei ist, die Situation umzudrehen. And we step out of it. Und wir treten da heraus. We don't give God enough time. Wir geben Gott nicht genug Zeit. It says in Deuteronomy that God turned the curse of Balaam into a blessing. Im 5. Buch Mose heißt es, dass Gott den Fluch Bileams in einen Segen verkehrte. Because he loved them. Einfach weil er sie liebte. And this is like the Old Testament version of Romans 8:28. Und das ist die alttestamentliche Version von Römer 8:28. Where we know that God is working all things to the good for those who love Him. Wir wissen ja, dass Gott alle Dinge zum Guten wirkt für die, die ihn lieben. Tomorrow we start Bible college. Morgen beginnen wir mit der Bibelschule. And some people should really pray. Und einige sollten wirklich beten. Because we rob ourselves of a blessing. Wir berauben uns eines Segens. Because we don't know how to think with the Lord. Weil wir nicht wissen, wie wir mit den Herrn denken sollen. God is constantly taking situations in our lives that appear to be a curse. Gott nimmt fortwährend Situationen in unserem Leben, die wie ein Fluch auszuschauen scheinen. And he's working it to a blessing. Und er dreht sich herum, um einen Segen daraus zu but machen. Because we are not established enough in His Word. Weil wir nicht ausreichend in seinem Wort gegründet sind. Like in Nehemiah 13, they were reading the Word. In Nehemiah 13, sie lasen das Wort. And we need to really more than ever. Wir müssen mehr als je zuvor. And I always stress this because we always naturally will drift away from this. Und das betone ich immer, weil wir ja natürlicherweise immer davon wieder abdriften. We just forget to read our Bibles. Wir vergessen einfach unsere Bibel zu lesen. We're just so busy. Wir sind so geschäftig. Even doing good things. Und das können selbst gute Dinge sein. Sometimes die wir tun. I've said to my wife, "Where's my Bible?" Manchmal frage ich meine Frau, oh, wo ist meine Bibel? I'm going to preach tomorrow. I can't find my Bible. Oh, ich muss ja morgen predigen, ich kann meine Bibel gar nicht finden. She says, "Did you look in the pulpit from Wednesday?" Hast du da in der Kanzel geschaut vom Mittwoch? And I look and there's three Bibles in there. Und ich schaue in der Kanzel, you know? Das sind drei Bibeln. I've had three of my Bibles in the pulpit. Und ich habe drei von meinen Bibeln in der Kanzel. We need to exercise Psalm 1. Wir müssen Psalm 1 da üben. He that meditates both day and night in the law of the Lord. Wer Tag und Nacht im Gesetz des Herrn meditiert. Will be like a tree planted by the rivers of water. Er wird sein wie ein Baum gepflanzt in Wasserbächen. His leaves will never wither. Sein Laub wird nie verwelken. He will always bear fruit. Er wird immer Frucht bringen. In season. Zu seiner Zeit. And everything he does will prosper. Und alles was er tut, das wird ihm gelingen. Now, could you imagine like when Moses came out of Egypt, als Moses aus Ägypten herauskam, with all the Israelites, and they were right at the Red Sea. Mit all den Israeliten, und sie standen direkt vom Roten Meer. And then all the Egyptians are following. Und die ganzen Ägypter jagten ihn nach. And here's Moses. Und da ist Mose. Nowhere to go. Kein Weg für and ihn. Could you imagine if he turned around and said, "Remember Masada"? Erinnert euch an Masada. Israelites, take your swords. Israeliten, nehmt eure Schwerter. Never again to be captives. Nie wieder Gefangene. In the name of the Lord. Und im Namen des Herrn. And the Israelites and the Egyptians came and they were all dead. Stell dir vor, die machen Selbstmord und die Ägypter sehen sie nur alle tot. They all came to heaven and God said, "What'd you guys do?" Sie kommen in den Himmel und Gott sagt, hey, was habt ihr da gemacht? There was nowhere to go. Naja, da war keinen Weg mehr. We weren't going back there. Sollen wir da zurückgehen? What did you expect? Was hast du erwartet? I was going to part the Red Sea for you guys. Hey, ich wollte euch das Rote Meer teilen. You couldn't have waited a couple more minutes? Habt ihr dann nicht ein paar Minuten warten können? How are we supposed to know you're going to part the Red Sea? Na, wie hätten wir das wissen können, dass du das Rote Meer teilen wolltest? Oh, you should have told us before that. Das hättest du doch vorher sagen now können. What do we do? Was sollen wir jetzt machen? Gotta rewrite the Bible now. Jetzt schreiben wir die Bibel. And just, you know, we can think like this. So können wir denken. God is always in the business of turning a curse into a blessing. Gott ist immer damit beschäftigt, Flüche in Segnungen zu verwandeln. Situation that we think, why me? Situation, wo wir denken, warum ich? They don't have this problem. Die haben das Problem nicht. They don't have this problem. Die haben das Problem nicht. Only I have this problem. Nur ich habe dieses Problem. Only I have this kind of marriage, someone will say. Nur ich habe diese Art von Ehe, mag jemand sagen. Only me. I am cursed. Ich bin verflucht. But God turns curses into blessings. Aber Gott dreht Flüche in Segnungen um. And it all has to do with his word. Und alles hat mit seinem Wort zu tun. This is where Balaam really fails here. Und da ist der Punkt, wo Balaam wirklich versagt. Now God turned the curse into a blessing for Israel, but not for Balaam. Gott wendete einen Fluch in einen Segen für Israel, aber nicht für Balaam. Balaam went into idolatry. Balaam ging in den, Götzendienst. Eventually died by the sword. Und schließlich starb er durch das Schwert. Because he had no relationship to the word. Denn er hatte keine Beziehung zum Wort. Now, you think of the story of Esau and Jacob. Denk mal an die Geschichte von Esau und Jakob. They're born, but Esau is born first. They're twins. Sie sind Zwillinge. Dabei wird aber Esau zuerst geboren. Esau is blessed because he's the firstborn. Er hat eigentlich den Segen, weil er der Erstgeborene ist. You could say Jacob is cursed because he's not the firstborn. Und Jakob müsste eigentlich verflucht sein, weil er nicht der Erstgeborene ist. And everything is going to go to Esau now. Und jetzt wird man sagen, dass alles doch dem Esau zufallen müsste. There's just one problem. Aber es gibt ein Problem. Esau has no respect for the birthright. Esau hat aber keinen Respekt vor dem Erstgeburtsrecht. And that birthright represents God's word. Und dieses Erstgeburtsrecht wird durch Gottes Wort repräsentiert. This Bible is our birthright. Diese Bibel ist unser Erstgeburtsrecht. Has almost over 7,000 promises for us. Da sind über 7,000 Verheißungen für uns drin. And they belong to me. Und die gehören ja mir. I will never leave you nor forsake you. Never, never. Ich werde dich nie verlassen. Ich werde dich nie versäumen. The Lord nie. Is my refuge and my strength. Der Herr ist meine Zuflucht und meine Stärke. He works all things to the good. Er wirkt alle Dinge zum and Guten. And all these promises, promise of peace and power and. All diese Verheißungen. Die Verheißung von Friede und von Macht. The answer to prayer. Die Antwort auf Gebet. This is our birthright. Und das ist unser Geburtsrecht. But how do we treat the birthright? Wie behandeln wir unser Erstgeburtsrecht? Do we honor it? Ehren wir das? And really make an effort. Und tun wir uns da ein bisschen auch anstrengen? Just a little bit at a time. Einfach Stück für Stück. Just before you go to sleep, just open it anywhere. Bevor du dich schlafen legst, öffne es einfach irgendwo. Say, Lord, just a word. Herr, einfach nur ein Wort. We have to have this constant input. Wir brauchen da immer wieder, dass wir das Wort in uns aufnehmen. Memorize a psalm. Lernen einen Psalm auswendig. Read a book. Read the book of Jeremiah. Lies einfach ein ganzes Buch, das Buch Jeremia vielleicht. Study Daniel. Studiere Daniel. Think about Noah. Denk einmal über Noah nach. Go to the New Testament and say, I don't know what's in the book of James. I think I'm going to study James for 2 months. Geh zum Neuen Testament und sag, ich weiß eigentlich gar nichts über das Buch Jakobus. Ich werde das jetzt studieren für 2 Monate. And we pray. Und wir beten. And if there's resistance, we should go through the resistance. Und wenn es da Widerstand gibt, dann sollten wir durch den Widerstand durchdringen. And pray and say, Lord. Und beten und sagen, Herr. Psalm 119:18. Psalm 119, 18. Open my eyes. Öffne meine Augen. That I might behold something wonderful in your word. Dass ich etwas Wunderbares in deinem Wort erkenne. There's a battle right here. Da befindet sich eine Schlacht dazwischen. Now, Esau despised the birthright. Esau verachtete seinen Erstgeburtsrecht. Because he was so hungry. Denn er war so gierig oder that hungrig. He said to Jacob, give me some of your soup. Er sagte zum Jakob, gib mir ein bisschen was von deiner Suppe. And he said, give me your, I'll trade you the soup for the birthright. Oh, wir können da tauschen. Ich gebe dir die Suppe, du gibst mir dein Erstgeburtsrecht. Sure, what do I care? Na, gib's mir doch. I'm dying of hunger anyway. You can have the stupid birthright here. Ich sterbe eh vor Hunger. Hier ist das Erstgeburtsrecht. You can have my Bible anyway. I don't care. Du kannst meine Bibel haben. It just sits on the shelf doing nothing. Just take it. Go ahead. Take my Bible. Nimm meine Bibel. What do I care? Was kümmert's mich? It's just a book. Es ist nur ein Buch. And despise the birthright. Und das Erstgeburtsrecht verachten. Now watch. Esau expects to be blessed. Esau erwartet gesegnet zu sein. Without a relationship to the word. Ohne eine Beziehung zum Wort zu haben. It can't happen. Das kann so nicht and geschehen. And he thinks it's in the bag. Und er denkt, dass er schon im Sack hat. It's a sure thing. Haha, das habe ich ja sicher. I am the firstborn. Ich bin ja der Erstgeborene. Nothing can stop my blessing. Nichts kann mir meinen Segen verwehren. Even if I despise his word, I have it. Selbst wenn ich sein Wort verachte, ich hab's ja schon im Sack. God turned his blessing into a curse. Gott verdrehte seinen Segen in einen Fluch. And turned Esau's curse into a Jacob's curse into a blessing. Und Jakobs Fluch in einen Segen. And Rebecca, overhearing what Isaac was saying to Esau. Und Rebecca, die da hörte, was Isaac. Isaac zum Esau sagte. He said, Esau. Esau, my oldest son, go in the field and hunt an animal and cook them and bring them to me. Oh Esau, geh ruhig ins Feld und bring mir ein bisschen Wild nach Hause. And I will bless you, for I am old. So sagt der Isaac, ich werde dich segnen, und denn ich bin ja schon alt. And Rebecca hears this. Rebecca hört es. And she says to Jacob, look. Sie sagt zum Jakob, schau. The blessing's going to Esau, but the blessing's supposed to go to you. Der Segen scheint zum Esau zu gehen, aber eigentlich ist er auch dir bestimmt. According to what God says. Gemäß dem, was Gott gesagt hat. So look, I'm going to make some nice meat, and you go into your father and get the blessing. Ich werde jetzt schönes Fleisch zubereiten, und du gehst zum Vater und du holst dir den Segen. But Mom. Mama. Perhaps Dad will feel my arms. Vielleicht wird er meine Arme betasten. And Esau is very hairy, as we know. Aber Esau, der hat so Haare, wie wir alle wissen. And I am very smooth. Und ich bin doch so sanft. And Dad may perceive me as a deceiver and curse me. Und der Papa, der wird mich vielleicht als einen Betrüger erkennen und er wird mich fluchen. Then the curse be upon me. Do what I say. Der Fluch sei auf mir, mach was ich dir sage. So here comes Jacob and he's got Esau's clothes on. Da kommt der Jakob und der hat die Kleidung vom Esau he's an. Got goat's hair tied to his hands. Ziegenhaare hat er an seinen Armen befestigt. He's coming in with the food. Er kommt mit dem Essen. And Isaac says, who's there? Wer ist da? Who is it? Wer ist da? It's your firstborn son, Esau. Dein erstgeborener Sohn, der Esau. It doesn't sound like Esau, it sounds like Jacob. Das klingt nicht wie Esau, das klingt wie Jakob. Come closer, my son. Komm ein bisschen näher, mein Let Sohn. Let me smell you. Lass mich ein bisschen Let riechen. Let me feel you. Lass mich ein bisschen fühlen. The hands are like Esau, but the voice is like Jacob. Die Arme sind wie vom Esau, aber die Stimme ist wie vom Jakob. Let me smell your clothes. Lass mich mal ein bisschen riechen. Ah, the clothes of a hunter. Ah, die Kleidung eines Jägers. And he blesses him. Und er segnet ihn. And then Isaac says, "Are you sure that you're Esau?" Und Isaac sagt, "Bist du sicher, dass du Esau bist?" "I'm Esau, your firstborn." Ich bin der Esau, dein Erstgeborener. And he blesses him. Und er segnet ihn. And he barely finishes. Und kaum, dass er fertig ist. And Jacob's gone, and Esau comes home. Und dann kommt der Esau nach he's Hause. Got, you know, a deer on his back. Hat den Hirsch auf seinem Rücken. And he starts to cook it up. Und er fängt an, ihn zu braten. A little while later, comes in and. Ein bisschen später kommt er hinein. Here I am, Dad. Papa, hier bin ich. What? Wer? Who are you? Wer bist du? Esau, your firstborn. Esau, dein Erstgeborener. And Esau, Isaac starts to tremble. Isaac fängt an zu erschüttert zu werden. He's like, who was just here? Wer war gerade hier? If you're Esau, who just? Wenn du Esau bist, wer? Jacob. Jakob. Jacob was here. He stole the blessing. Jakob war hier. Er hat deinen Segen gestohlen. My brother. Mein Bruder. He stole the birthright. Er hat das Erstgeburtsrecht gestohlen. For a bowl of soup. Now he stole my blessing. Er hat meinen Segen gestohlen. Papa. Is there only one blessing? Ist da nur ein Segen? Unfortunately, Esau, there's only one blessing. Traurigerweise ist da nur ein Segen. But it's interesting that Isaac perceived. Isaac nimmt wahr. Your brother came in and stole your blessing. Dein Bruder kam hinein und er stahl deinen Segen. And he will be blessed. Und er wird gesegnet sein. Isaac finally came to his spiritual senses. Plötzlich fand Esau seinen Geist wieder. Isaac. He realized this was God. Er hat erkannt, dass es Gott war. God had blessed Jacob. Gott hat Jakob gesegnet. God had reversed this thing. Und Gott hat dieses Ding wieder umgedreht. The curse in the last moment turned into a blessing. Der Fluch ist im letzten Moment in einen Segen verdreht worden. An ungodly Esau. Und der gottlose Esau. Who despised the word. Der das Wort verachtet hat. Who thought the blessing was so lined up. Der sagt, aha, da kommt der Segen schon. In the last moment, im letzten Moment hat es verloren. God wants to do so much in our midst. Gott möchte so viel in unserer Mitte tun. He wants to bless us. Er möchte uns segnen. He's in the business of taking situations. Er ist dabei, dass er Situationen ergreift. That we would consider a curse. Situationen in die Hand nimmt, die wir als Fluch ansehen. And saying, watch this. Na, schau dir das mal an. Look. What a blessing. Wow. Schau dir den Segen you would an. Never have expected that to come out of this. Das hättest du nie erwartet, was? I can go on and on about situations in my own life. Und ich könnte euch erzählen und erzählen über Geschichten in meinem eigenen Leben. In my family. In meiner Familie. When I grew up. Als ich aufwuchs. The stress that we had. Der Stress, den wir hatten. Which turned into a blessing because I found God. Der sich in einen Segen umgekehrt hat, weil ich dadurch Gott gefunden habe. And on and on. Und so ist gegangen. And as God wants to turn things into a blessing, und während Gott jetzt Dinge in einen Segen umkehren möchte, if we don't know God's ways, wenn wir aber Gottes Wege nicht kennen, we will depart, dann werden wir da abweichen, into bitterness, Abwege or finden, isolation or unbelief, oder Unglauben, when God was just ready to turn a situation, obwohl doch Gott gerade bereit war, die Situation umzukehren. He was just ready to part the Red Sea. Er war gerade dabei und wollte das Rote Meer teilen. But we didn't know how God was thinking. Aber wir haben nicht gewusst, wie Gott dachte. Because we're not built up in His word. Weil wir in seinem Wort nicht aufgebaut sind. That's all I wanted to say tonight. Das ist alles, was ich sagen wollte. Let's heute love Abend. His word. Lasst uns sein Wort lieben. Above all things. Höher als alles andere. When we discern His will. Und dass wir sein Wort, also seinen Willen, eine für uns unterscheiden können. Let's memorize His promises. Lasst uns seine Verheißung auswendig lernen. Amen. Amen. Let's pray. Lass uns beten. Father in heaven, thank you tonight. Vater im Himmel, danke dir heute Abend. For your word. Für dein Wort. All the promises. All die Verheißungen. Of protection. Des Schutz. Of healing. Der Heilung. Of purpose. Des Zwecks, of destiny, der Bestimmung, of joy, der Freude, and love, und der Liebe. Thank you, Lord. Danke, Herr. Lord, you said in this world we will have tribulation. Herr, du hast gesagt, in der Welt werden wir Bedrängnis haben. But be of good cheer. Aber freut euch. I've overcome the world. Ich habe die Welt überwunden. Lord, as we think about our lives, wenn wir über unser Leben nachdenken, Herr, financially or die Finanzen, physically. Oder auch körperlich. Domestically. Oder unsere häuslichen Umstände. Father, we all have things that we would consider a curse. Herr, wir haben alle irgendwie Dinge, die wir als Fluch ansehen. We want to trust you tonight. Aber wir wollen dir heute Abend vertrauen. Lord, as we celebrate your supper. So wie wir heute Abend das Abendmahl feiern. We pray that we would experience your peace. Wir bitten dich darum, dass wir deinen Frieden erfahren mögen. As we wait for your timing. Indem wir ja auf deinen Zeitpunkt warten. Thank you, Lord. Danke, Herr. Maybe there's somebody here tonight you've never received Christ. Vielleicht ist heute Abend jemand hier und du hast noch nie Christus empfangen. If you die tonight, wenn du heute Abend sterben würdest, where would you go? Wohin würdest du gehen? Listen to this promise. Höre dir einmal diese Verheißung an. This is the Lamb of God. Siehe, das Lamm Gottes. Who takes away the sins of the world. Das hinwegnimmt die Sünde der Welt. For God so loved the world. Denn Gott hat so die Welt geliebt. That he gave his only begotten Son. Dass es seinen einzigen Sohn gab. That whosoever would believe in him. Dass wer auch immer an ihn glaubt, would not perish, nicht verloren geht, but have eternal life. Sondern ewiges Leben hat. Would you pray with me tonight? Würdest du bitte mit mir beten? And say, God, und sag Gott, give me eternal life. Schenk mir ewiges Leben. Through Jesus, your Son. Durch Jesus, deinen Sohn. I don't understand much. Ich verstehe noch nicht viel. But I'm just asking. Aber ich bitte dich einfach. In simple faith. In einfachem Glauben. God, forgive me. Gott, vergib mir. Cleanse me. Reinige mich. Come into my life. Komm in mein Leben. Be my Father. Sei mein Vater. We thank you tonight. Wir danken dir heute Abend. In Jesus' name. In Jesu Namen. Amen. Amen. Amen. Father in heaven, thank you for this evening. Vater im Himmel, danke für diesen Abend. Bless our time together as a church family. Segne jetzt unsere Zeit gemeinsam als gemeinsame Familie. As we pray for people, as wenn wir jetzt gemeinsam beten für Leute. And Lord, und Herr, we pray that wir bitten, that this thought, dass dieser Gedanke, that you turn the curse into a blessing, dass du den Fluch in einen Segen verkehrst, would so fill our hearts, dass es so unser Herz erfüllen möge, at this time, zu dieser Zeit. Und bless this in Jesus' name. Segne das in Jesu Namen. Amen. Think of the greatest curse in history. Denkt an den größten Fluch in der Geschichte. God became a man. Gott wurde Mensch. And we nailed him to a cross. Und wir haben ihn ans Kreuz geschlagen. Butchered. Geschlachtet. Like an animal. Wie ein Tier. Beaten. Geprügelt. Like a criminal. Wie ein Verbrecher. Without sin. Und doch war er ohne Sünde. With a crown of thorns. Mit einer Dornenkrone. And God took that curse. Aber Gott nahm diesen Fluch. And made it our salvation. Und macht es zu unserer Errettung. And if God can do that. Und wenn Gott dies tun kann. God can do anything. Dann kann er alles tun. So Father in heaven, we thank you tonight. Vater im Himmel, wir danken dir heute Abend. As we take the bread. Da wir jetzt das Brot nehmen. That it would represent. Dass es einfach repräsentiert. A heart of humility. Ein Herz der Demut. That says, not my will, but thy will be done. Das sagt, nicht mein Wille, sondern dein Wille geschehe. I trust you for the situation. Ich vertraue dir für die Situation. For this thing that looks so cursed. Für diese Sache, die da so verflucht erscheint. Give me peace, Lord, in my affliction. Gib mir Frieden in meiner Bedrängnis. That one day I might say, auf dass ich eines Tages sagen werde, surely God has turned the curse into a blessing. Wahrlich, Gott hat den Fluch und Segen verkehrt. Lord Jesus, as the blood began to run out of your body, Herr Jesus, als das Blut aus deinem Körper floss, as the blows were coming one after another, als die Schläge kamen, einer nach dem anderen, as your beard was ripped out of your face, als dein Bart aus dem Gesicht gezogen wurde, and as you were punched in the head over and over, dein Kopf dir geschlagen wurde, immer und immer wieder, and the thorns were placed on your, und die Dornen auf dich gelegt wurden, on your head, and the blood began to pour down. Auf dein Haupt, und das Blut floss herab. You were tied to the stake and beaten. Und als du an den Pfahl gebunden wurdest und geschlagen wurdest. And as you carried your cross. Und als du dein Kreuz trugst. And as you fell. Und als du fielst. As your knees were bleeding. Deine Knie bluteten. As you were nailed to the cross. Als du dann ans Kreuz geschlagen wurdest. What a curse. Was für ein Fluch. Cursed is anyone who hangs on the tree. Verflucht ist jeder, der an einem Baum hängt. And yet the price was paid. einem Holz hängt und doch wurde damit der Preis bezahlt. To cleanse us of our sin. Um uns von unserer Sünde zu reinigen. Once and for all. Ein für alle Mal. And what a blessing. Was für ein Segen. Thank you, Lord Jesus, for enduring that. Danke, Herr Jesus, dass du das getan hast. For doing that for us. Dass du das für uns getan hast. Lord, forgive us our sin. Herr, vergib uns unsere Sünde. Lord, if there's anyone we have not forgiven, Herr, wenn es da jemanden gibt, den wir nicht vergeben haben, let us forgive them tonight in our hearts. Lass uns diese Person heute Abend in unserem Herzen vergeben. And verbally. Und auch verbal. If possible. Wenn das möglich ist, dass wir mit ihnen sprechen. Thank you, Lord, tonight. Herr, danke dir heute Abend. In Jesus' name. In Jesu Namen. Amen. Amen.